Die Teilnehmer des mexikanischen Nationalen Soziologie-Symposiums über die Souveränität und den Frieden in der Welt schickten am 16. Juli dem verehrten Genossen Kim Jong-un einen Brief. Darin hieß es, die prominenten Aktivisten des Internationalen Sozialideologie-Instituts, die Sozialideologie-Anhänger, die progressiven Persönlichkeiten verschiedener Kreise und Schichten in Mexiko und Lateinamerika haben in der Hauptstadt Mexikos das mexikanische Nationale Sozialideologie-Symposium über die Souveränität und den Frieden in der Welt abgehalten. Es war ein bedeutsamer Anlass. In diesem Symposium wurde die Erfolge und Erfahrungen aus den Tätigkeiten des Studiums und der Verbreitung der Sozialideologie für die Führung der Sache der Volksmassen zur Souveränität in den letzten Jahren ausgetauscht und die wissenschaftliche und reale Richtung und Wege für die Verwirklichung des Strebens und Wünsches der Menschheit nach dem Antiimperialismus, der Souveränität, dem Frieden und Gedeihen, die immer stärker werden, erarbeitet. Der jüngste erfolgreich stattgefundene historische 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas gibt den nach der Souveränität strebenden progressiven Völkern der Welt große Kraft und Mut. Die Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas und des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK bereitet dem koreanischen Volk wie auch den Sozialideologie-Anhängern und progressiven Menschen vieler Länder der Welt große Freude und Zuversicht. Für die Vollendung des sozialistischen Werkes in Korea, für den Frieden in der Welt und für die selbstständige Entwicklung der Menschheit wünschten die Teilnehmer des Symposiums dem verehrten Genossen Kim Jong-un von ganzem Herzen gute Gesundheit und Glück.